Der Rest wird im Norden investiert, wo Naturschutz sicher auch wichtig ist, aber für das Aufhalten des globalen Artenschwunds, wie sich bereits zeigte, nicht dieselbe Bedeutung hat. Auch ist es Menschen nur schwer verständlich zu machen, warum sie in einem Gebiet nichts anbauen, nicht jagen und fischen dürfen, wenn es das letzte Mittel gegen Hunger und Armut ist. Zumal in Entwicklungsländern, wo die Bevölkerung oft stark wächst und zuletzt durch die Corona-Krise zusätzlich belastet war. Wilderei ist daher ein großes Thema in nahezu allen Naturschutzgebieten. Innerhalb von nur 2 Wochen seien im Etosha-Nationalpark, dem größten Namibias, 11 Spitzmaulnashörner getötet worden, meldete das Umweltministerium im Juni 2022. Angeblich bringt 1 Kilogramm Horn einige 10.000 Euro auf dem Schwarzmarkt, denn der Handel damit ist nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen eigentlich verboten. Es ist das Pech des Nashorns, dass es auf der Nase mehrere 100.000 Dollar spazieren trägt, schrieb dazu eine Tageszeitung. Bei solchen Preisen wundert es nicht, dass die Begehrlichkeiten groß sind. Dasselbe gilt für Elfenbein und Elefanten. Doch auch jenseits der organisierten Kriminalität mit Naturprodukten gibt es Ansprüche und vor allem Bedarf. Menschen aus dem Umland der Parks, die in Armut leben, werden immer wieder beim Jagen oder Fischen in Schutzgebieten erwischt, einfach um zu überleben. Kann man es ihnen verdenken?